Herzlich willkommen zu dem Interview mit der anarchistisch-syndikalistischen Jugend Nordrhein-Westfalen über das Demo-Wochenende am 4. und 5. September in Dortmund. Anlässlich der Formdemonstration der anarchistisch-syndikalistischen Jugend Nordrhein-Westfalen stellen wir den beiden Vertreterinnen, die jetzt bei mir sind, einige Fragen. Die Demonstration, die unter dem Motto Nationalismus überwinden, Grenzen einreißen gegen Herrschaft, Volk und Vaterland stattfindet, beginnt um 18 Uhr am 4.9. oberhalb der Freitreppen am Dortmunder Hauptbahnhof. Die Demo kritisiert vor allem Nationalismus und Krieg, aber auch die Statements der Nazi-Demonstration am 5.9. Zu den aufrufenden Gruppen gehören zudem der antifaschistische Impuls Dortmund, die ums ganze Gruppen Antifa AK Köln und die kommunistische Gruppe Bochum. Nun beginnen wir mit unseren Fragen. Der 5.9. wird ein Event der bundesweiten Antifa-Szene. Wie seht ihr denn entgegen? Was erwartet ihr von dem Wochenende? Am Samstag, den 5.9. erwartet Dortmund erstmal einen der größten bundesweiten Nazi-Aufmärsche. Der sogenannte Nationale Antikriegstag ist das Event der autonomen Nationalisten. Die haben vor allem in Dortmund ein enormes Gefahrenpotenzial entwickelt. Menschen mit Migrationshintergrund und auch Linke sehen sich durch diese ständig wachsenden Nazi-Strukturen einer akuten, permanenten Bedrohung ausgeliefert. Die Demo des S5-Bündnisses am 5.9. muss ein voller Erfolg werden, um Nazis endlich einen Riegel vorzuschieben. Wir sehen einen Erfolg als Notwendigkeit für weitere libertäre und antifaschistische Arbeit im Ruhrgebiet. Außerdem haben wir auch eine Vorabenddemo organisiert, die soll mehr als nur die Nazis kritisieren. Eure Vorabenddemo findet unter dem Motto Nationalismus überwinden, Grenzen einreißen gegen Herrschaft, Volk und Vaterland statt. Was sind eure Beweggründe für so eine Demo? Also in erster Linie ist es uns wichtig, nicht nur auf die Nazis zu reagieren. Wir wollen auch Inhalte transportieren, die auf Demos im Ruhrgebiet oft zu kurz kommen. Nämlich die Kritik der Nazis an Kriegen und deren vermeintlicher Ursache, dem US-Imperialismus, hinter dem laut ihnen die jüdische Weltverschwörung steht, ist völlig absurd. Deswegen haben wir uns verstärkt mit Nationalismus im Zusammenhang mit Kriegen auseinandergesetzt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Nationalismus als ein weiteres Instrument zur Schaffung von Konkurrenz dient und damit zur Sicherung kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse beiträgt. Wir sind außerdem der Überzeugung, dass Nationalismus nicht im Interesse der Menschen sein kann, da diese Konkurrenz Konflikte heraufbeschwört, die auch zu Kriegen führen kann. Durch diese Demo wollen wir darauf hinweisen, dass nur eine staatenlose Gesellschaft ein Ausweg aus dieser Misere sein kann. Die ASJ ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Antifa und überhaupt schon mal gar nicht mit Parteien. Erzählt doch mal ein bisschen was über die ASJ. Erzählt doch mal, wie sich das so entwickelt hat. Natürlich haben wir auch einen antifaschistischen Anspruch, aber unsere Arbeit legt natürlich nicht den Fokus darauf. Die ASJ ist aus einer Jugendinitiative der Freien Arbeiterunion entstanden und versteht sich deswegen auch vorrangig als anarchistisch-syndikalistisch. Unsere Strukturen und Aktionsformen sind deswegen basisdemokratisch und selbstverwaltet. Wie stellt ihr euch eigentlich eure weitere Arbeit nach der Demonstration im Ruhr? Vor. Wir wollen mit der Demo einen Impuls setzen und libertäre und syndikalistische Strukturen zu etablieren. Darauf soll auch unsere weitere Arbeit aufbauen. Jetzt sind wir nun fast zum Schluss gekommen. Erzählt doch noch, was die Demo-Teilnehmerinnen auf der Demonstration so erwarten können. Es wird verschiedene Redebeiträge geben, unter anderem von der V und von Bundeswehr Wegtreten. Außerdem gibt es musikalische Unterstützung von Telemark und Susanne Blech auf der Abschlusskundgebung. Vor dem Convergence Center gibt es außerdem noch nach der Demo Fidel Kunterbund, der einiges antinationales Liedgut zum Besten gibt. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer Demonstration und noch viel mehr Erfolg auf dem Antifa-Wochenende. Dankeschön. Danke.